Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde, zurück im Studio, die Mary und der Reinhard. Und jetzt werden wir schauen, wir sitzen hier im kalten Deutschland, der Schnee ist vor dem Fenster und die hübsche Mary sitzt mir gegenüber. Mary, was machen wir denn heute so noch? Heute geht es mal ein bisschen weiter mit dem, worüber wir schon gesprochen haben, beziehungsweise der andere Teil davon. Wir haben ja schon über die Gefühle gesprochen. Heute soll es ein bisschen um das Denken gehen, wobei eher um die Denkweisen. Also die Erneuerung der Denkweisen, wie Paulus sagt ja, die Erneuerung der Gesinnung. Und da ist jetzt erstmal vielleicht, dass du mal kurz aufzeigst, weil du sagst ja, das ist nicht, was wir denken, sondern wie wir denken und das mal kurz erklärst. Ja. Der Apostel Paulus sagt im Römer Kapitel 12, Vers 1, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, oder ich ermahne euch bei der Barmherzigkeit Gottes, liebe Brüder, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, völlig verändert, total transformiert, also das ist das Wort, wie das unser Wort Metamorphose herbekommen, durch die Erneuerung eurer Gesinnung oder eures Sinnes. Und warum bin ich überzeugt davon, dass hier es nicht spricht, sondern was wir denken, sondern wie wir denken? Nämlich aus dem Kontext. Der Kontext ist ja nicht nur, Paulus sagt ja nicht nur einfach, seid verändert durch die Erneuerung eures Sinnes. Er sagt das ja in einem Satz, in einem sehr klaren Kontext, nämlich seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eurer Gesinnes. Und wenn ich dieses sondern werdet verwandelt rausnehme aus dem Kontext, natürlich dann kann es sein, dass ich etwas anderes denke. Also hier geht es darum, dass die Welt auf eine Art und Weise denkt und wir aber verändert werden, indem wir anders denken, wie die Welt denkt. Also für mich ist der Kontext eben der Schlüssel, der mir das sagt. Und wenn wir diesen Gedanken mal weiter betrachten, dann werden wir sehen, dass wenn wir von der Welt reden, dann reden wir nicht von dem Kosmos oder von dem Globus oder von der Erde, dann reden wir von einem Weltsystem. Und das Weltsystem hat eine gewisse Art und Weise zu denken auf allen Bereichen unseres Lebens. Da gibt es keinen Bereich dieses Lebens, wo dieses System dieser Welt nicht eine gewisse Denkweise hat. Und genau hier ist das Problem. Warum werden Christen oft nicht verändert? Weil sie immer noch gleich denken wie die Welt. Zum Beispiel, wie viele Christen sagen, ach Reinhard, wie gerne würde ich auch glauben an die übernatürliche Versorgung. Wie gerne würde ich auch Gott als meinen Versorger erleben. Wie gerne hätte ich auch dieses kindliche Vertrauen. Aber was tun sie? Sie möchten Gott erleben als den, der übernatürlich versorgt, aber sie denken ganz gleich wie die Welt. Wie denken sie? Ich muss vorsorgen, sonst habe ich nichts. Wenn ich in Pension gehe, brauche ich eine Pension, weil sonst habe ich nichts. Sie denken ganz genau, wie die Welt denkt. Und da ist eben das Dilemma, wir können diese Veränderungen nicht leben, wenn wir nicht anfangen, so zu denken, wie Gott denkt. Aber was ist dann jetzt wirklich der Unterschied zwischen wie man denkt und was man denkt? Was ist der Unterschied, zum Beispiel nicht so zu denken, wie die Welt denkt, oder nicht das zu denken, was die Welt denkt? Natürlich hängen die zwei Dinge zusammen. Aber wenn man zum Beispiel nimmt, bleiben wir beim Geld. Ich kann zum Beispiel denken, dass Geld darf mein Herz nie erobern. Die Welt denkt das ja nicht. Die Liebe zum Geld bestimmt ja das ganze Wesen in dieser Welt, das Sein in dieser Welt. Jetzt kann ich sagen, okay, ich werde das Geld nie lieben als Christ und kann ich mich auch dazu entscheiden, es nicht zu lieben. Aber wie denkt die Welt in Bezug auf Geld generell? Die Welt denkt, dass ich bin mein eigener Versorger. Die Welt denkt, nur so viel, wie ich mir auf die Seite lege, werde ich auch haben. Die Welt denkt, wenn ich nicht alles ganz genau richtig mache, werde ich es nicht haben. Da gibt es eine gewisse Denkweise, die eben ganz normal Teil dieses Systems, das wir Welt nehmen, ist. Und da ist der Unterschied. Natürlich hängt das zusammen, was ich denke, mit der Art und Weise, wie ich denke. Die zwei sind ja schon zusammen, die sind nicht getrennt. Aber ich kann zum Beispiel gute Gedanken denken, aber dennoch auf die Art und Weise denken, wie die Welt sie denkt. Paulus sagt, was sehr interessant ist in 1. Korinther 13. Er sagt, wenn ich auch meinen Leib hingebe, um ihn verbrennen zu lassen, aber nicht die Liebe habe, so bin ich nichts. Und wie denkt die Welt? Die Welt denkt eben auch diejenigen, die Gutes tun, letztendlich denkt sie immer noch, dass das auch für sie wichtig ist. Warum? Ich habe gute Werke getan, das ist wichtig vor Gott. Ich habe gute Werke getan, jetzt kriege ich etwas zurück. Ich habe gute Werke getan, Karma. Die Welt, die tut ja nicht selbstlos gute Werke. Die tut, obwohl es viele Menschen gibt, die da gute Dinge tun. Und die Bibel sagt, nein, wenn du auch den Leib hingibst, aber das Motiv nicht reine selbstlose Liebe ist, dann ist es nichts. Also der Christ denkt auf eine andere Art und Weise, wie die Welt das denkt. Ist dann die Art und Weise des Denkens verknüpft mit der Motivation? Immer. Die Motivation ist ja im Leben eines Christen unwahrscheinlich wichtig. Und die Welt schaut ja nicht auf die Motivation. Die Welt schaut nur auf das Äußerliche. Die Welt denkt einfach auf eine gewisse Art und Weise, wo kein Mensch hinterfragt, aus welchem Motiv du das machst. Solange du dich um den Armen kümmerst, bist du eine gute Person. Schau, was der alles für die Armen Gutes getan hat. Aber die Bibel, die stellt eben schon klar die Frage, aus welchem Motiv haben wir das getan? Paulus sagt ja auch zu den Korinthern, richtet nichts vor der Zeit. Denn wenn er wiederkommt, der gerechte Richter, er wird richten wie? Gemäß den Motiven, Motivationen unseres Herzens. Bei der Welt ist einfach nur wichtig, sobald du das machst, was korrekt ist, passt das. Aber Gott sagt, warum hast du das auch so gemacht? Und da ist eine ganz andere Denkweise auch dahinter. Jetzt hört man ja immer wieder mal, dass es nicht gut ist, griechisch zu denken, sondern wir müssen zurück zum hebräischen Denken kommen. Hängt das auch mit dieser Denkweise zusammen? Das griechische Denken ist eine andere Denkweise als die hebräische Denkweise. Und wo sind die Unterschiede? Ja, da bräuchten wir viel Zeit, wenn wir über diese Unterschiede gut reden können. Aber natürlich hängt das zusammen in der Welt, vor allem in der Welt, in der wir leben, hier im kopflastigen Europa, möchte ich mal so sagen. Nicht als Kritik, sondern einfach als Wahrnehmung. Da ist ja unsere Denkweise unwahrscheinlich kopflastig. Zum Beispiel, wir wollen alles erklärt haben. Wir wollen alles verstehen. Wissen ist Macht. Da machen wir schon solche Aussagen. Wissen ist Macht. Das heißt, mehr ich weiß, desto mehr Macht habe ich, desto mehr Geld verdiene ich. Und das ist die typisch griechische Denkweise. Die fokussiert sich auf das Äußerliche. Die fokussiert sich auf das Rationale. Wogegen das hebräische Denken vielmehr ein Herz-zu-Herz-Denken ist. Und wenn wir nicht lernen, anders zu denken als diese Welt, denkt, wo es viel mehr um das Äußerliche geht. Zum Beispiel eines der Sachen im griechischen Denken ist ja, dass es permanent nur um das Äußerliche geht, dass äußerlich alles korrekt ist. Und wenn man, schaut man die Welt an wie bei uns, es ist eigentlich schon sehr traurig. Je mehr glauben, dass wir jetzt im Kopf wissen, desto reicher wird auch unser Leben werden. Und das ist ja auch tatsächlich so bis zu einem gewissen Grad. Ohne Bildung erreichst du nichts. Ohne Bildung verdienst du eben nicht viel. Ohne Bildung sind dir die Wege gar nicht offen, die anderen offen werden. Und da ist eben die Denkweise völlig falsch. Die hebräische Denkweise wäre vielmehr, wie kann ich meinem Gott und meinem Land und meinen Mitmenschen dienen? Nicht, wie kann ich viel Wissen mir aneignen, damit ich einen guten Job habe, gute Karriere habe und dass ich ein schönes Leben habe. Die Denkweise ist völlig konträr, die hebräische und die griechische. Kann man das sehr gut in der Bibel erkennen, dieses Konträre, oder sieht man eigentlich in der Bibel mehr die hebräische Denkweise? Also im Alten Testament, da sieht man noch sehr, sehr viel von dem hebräischen Gedankengut. Gott hat in seinem Volk gesagt, ich, der Herr, ich bin ein Gott. Und da war ja eben, dass dieses hebräische Gedankengut bei der hebräischen Kultur, ich bin ein Gott und ihr seid mein Volk. Natürlich war auch damals schon diese Vermischung, die kam ja sehr stark hinein, auch schon im Alten Testament. Gott hat ja gewarnt immer wieder sein Volk, dass sie sich nicht vermischen mit den anderen Völkern, um ihren Göttern nachzulaufen. Und wir sehen ja, dass Salomo, und die Bibel sagt, dass die Frauen, die haben ihn dazu gebracht, dass er sein Herz anderen Göttern gab, die Pluralität der Götter. Und das war ja die Griechischen, die hatten ja eine Unzahl von Göttern, während der hebräische Denkende, es gibt einen Gott und diesem Gott gehorchen wir. Und wir sehen das immer wieder im Alten Testament, auch diesen Zwiespalt, den wir immer wieder leben, wo das Volk Gottes dann sich abgewandt hat von dem einen Gott und den anderen Göttern sich hingegeben hat. Und da kam dann dieses falsche Gedankengut hinein. Denk einmal, als das Volk Israel gesagt hat, ganz am Anfang im Samuel-Buch, wo das Volk Israel sagt, wir wollen auch einen König haben, wie die anderen Völker. Also hier sehen wir schon diesen Zusammenclash, dieses Zusammenstoßen der hebräischen und der griechischen Denkweise. Wir wollen von Menschen regiert werden. Und Gott hat gesagt, das will ich nicht. Ich bin euer Gott. Ich bin derjenige, dem ihr untergeordnet sein werdet. Und die haben auch Gott damit verstoßen. Das hat den Propheten Samuel sehr bewegt. Und immer wieder durch die Geschichte sehen wir, wie diese zwei eben, wo es diesen Clash gab. Was würdest du empfehlen, was ein guter Weg ist oder eine gute Weise oder Vorgehensweise, um sich dessen mehr bewusst zu werden, was denn eigentlich dieses griechische, hebräische Denken, was das Denken gemäß dem Reich Gottes oder das Denken der Welt ist? Ich befasse mich seit ein paar Monaten sehr mit dem Thema Weisheit. Das hat alles wurde angestoßen durch einen Bibelvers von Sprüche Kapitel 4, Vers 7, wenn ich mich da jetzt recht erinnere. Weisheit ist das Wichtigste oder ist das Oberste. Ich lese meine Bibel in Englischen. Wisdom is the principal thing. Und ich beschäftige mich unwahrscheinlich viel mit dem. Und da ist mir so bewusst geworden jetzt, wie wir so viele Dinge als Weisheit akzeptiert haben, die die Weisheit dieser Welt ist, die die menschliche Weisheit ist. Und ich denke, ein wichtiger Weg ist, uns immer wieder zurückzuholen zu dem Punkt, wie sieht Gott die Dinge? Das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass wir uns wirklich lösen von diesem griechischen, von dieser falschen Denkweise und hinzusehen, wie sieht Gott die Dinge? Wie denkt Gott über Mitmenschen? Wie denkt Gott über Zusammenleben? Wie denkt Gott über meine Gefühle? Wie denkt Gott über meine Verlangen? Wie denkt Gott über mich? Und wir werden das Denken nicht ändern können, wenn wir uns nicht sehr viel befassen mit dem, wie sieht Gott diese Situation? Wie würde Gott hier in dieser Situation handeln? Was würde Gott hier tun? Wie sieht Gott meine finanzielle Notlage zum Beispiel? Da nehme ich mir Jesus an, weil ohne Jesus kann ich ja Gott gar nicht erkennen. Da kommt der Jesus und sagt, schaut, ihr habt einen Vater im Himmel, der versorgt euch gut. Und je mehr ich mich befasse, wie denkt Gott über mich, über meine Mitmenschen, über die Umwelt, über alles um mich herum, über die Situationen, desto mehr kann sich mein Denken auch verändern. Was mir zum Beispiel unwahrscheinlich geholfen hat, rein zu verstehen, dass Gott über den Menschen so denkt, nämlich jeder Einzelne ist wertvoll. Ich habe das Leben meines Sohnes für ihn geopfert. Der Vater sagt, auch derjenige, der mich hasst und ablehnt, für den opfere ich das Leben meines Sohnes. Also Gott denkt nicht über den bösen Menschen. Ach, wie schön, dass du endlich verreckt bist. Gott sagt, es tut mir weh, ich habe mein Leben für dich gegeben. Und als ich begonnen habe, in allen Situationen die Frage zu stellen, wie denkt Gott jetzt? Was sehe ich in Christus? Was sehe ich in Jesus? Wie denkt Gott über Frauen? Wie denkt Gott über Kinder? Jesus hat die Kinder in die Arme genommen. Jesus hat die Frauen geehrt und geschätzt. Und nur so kann ich auch die Denkweise wirklich ändern und immer mehr zu dem hebräischen und guten Gedanken gut hinkommen. Welche Rolle würdest du sagen, spielt der Heilige Geist in dem ganzen Prozess der Erneuerung der Gesinnung? Ich würde sagen, einen ganz, ganz wichtigen Prozess. Der Apostel Paulus, der hat ja dieses geniale Gebet ausgedrückt, das viele Leute leider zu einer religiösen Formel umformuliert haben. Wenn er gesagt hat, jedes Mal, wenn ich an euch denke, in Epheser Kapitel 1, dann knie ich vor Gott, meinem Vater, denn es ist Herr Jesus Christus, damit ihr den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst habt. Also der Apostel Paulus, der sagte, dass wir den Geist der Weisheit und der Erkenntnis und der Offenbarung wirklich haben müssen. Und da sehe ich eben, dass das die Arbeit des Heiligen Geistes ist, dass wir permanent die Dinge erkennen, die sich ändern müssen und uns auch dabei hilft, permanent die Dinge erkennen, die im Herzen Gottes sind. Die Bibel sagt, niemand weiß, was im Inneren eines Menschen ist, außer der Geist. Und niemand erforscht die Tiefen Gottes, außer der Geist Gottes. Und leider haben die Christen halt eine sehr vernachlässigte Beziehung zum Heiligen Geist. Und wenn ich zum Beispiel irgendwas nicht verstehe in der Bibel, ich studiere ja sehr gerne, das mache ich ja, wenn ich dann was sehe, dann grabe ich nach und Griechisch, Hebräisch und in der Grammatik und was weiß ich, wo ist der Vers überall erwähnt, Kontext, das macht mir einfach unwahrscheinlich Spaß. Aber dennoch sage ich immer, Heiliger Geist, egal wie viel ich da studiere, wenn du mir die Sachen nicht zeigst, dann werde ich halt immer nur ein kleines Stück davon erkennen. Und ich denke, so ist es ja. Ich sage zum Beispiel immer wieder, Heiliger Geist, das sind blinde Flecken in meinem Herzen, die sehe ich doch gar nicht. Ich will sie unbedingt sehen. Also ich brauche dich. Und ich denke, wir haben diesen Aspekt des Heiligen Geistes sehr vernachlässigt. Wir haben andere Aspekte von ihm genommen, die Kraft und was wir Gaben nennen und die Ausdrücke der, was weiß ich, der Autorität Gottes durch den Heiligen Geist, wo seine Kraft ihm freisetzt. Und viele Dinge haben wir genommen von ihm. Aber diesen Teil, dass er uns diese Erkenntnisse gibt, dass uns die Augen aufgehen, dass wir plötzlich sehen, was sich da noch alles in uns drinnen ändern muss, weil wir falsch denken, da haben wir ihn halt nicht so sehr einbezogen und da brauchen wir ihn ganz dringend. Dann ist quasi, wenn wir unsere Beziehung auch zum Heiligen Geist vertiefen und wenn die enger wird, dadurch wird es uns dann sehr wahrscheinlich auch leichter fallen, unsere Gesinnung zu erneuern, unsere Denkweise zu ändern. Wenn wir das wirklich wollen. Absolut. Weißt du, nachdem ich erkannt habe, wie wichtig das ist, habe ich einfach begonnen zu sagen, Heiliger Geist, ohne dich bin ich blind. Ohne dich sehe ich die Dinge nicht. Ich denke ja, dass das Gefährliche ist, nämlich, dass für uns die Kultur, in der wir aufgewachsen sind, das ist so normal geworden für uns. Die Denkweise dieser Welt ist ja so normal, auch drinnen bis in die Gemeinden. Das ist das normale Denken, das wir haben. Und als ich begonnen habe zu sagen, Heiliger Geist, ich denke Dinge oder ich denke auf eine Art und Weise, wie ich gar nicht denken sollte und mir ist das gar nicht bewusst, ich brauche dich dringend. Weißt du, ich sage dir jetzt mein Erlebnis, wie ich eben erlebt habe und auch bis heute noch erlebe. Es war fast so, als ob da diese Stimme in mir drinnen war. Reinhard, aber so denke ich nicht. Oh, okay, Heiliger Geist, da denke ich auch nicht so. Sorry, das tut mir leid. Für mich war das Erlebnis fast dieses permanente innere Selbstgespräch. Das ist aber nicht so, wie der Vater denkt. Okay, sorry, dann denke ich auch nicht so. Und ich denke, wir brauchen ihn ganz, ganz dringend, dass er uns permanent zeigt, wo wir falsch denken. Würdest du sagen, dass er dir das so auch kommunizieren könnte, weil du so ein gutes Bibelwissen hast, weil du die Bibel so gut kennst? Das ist eine gute Frage. Der Heilige Geist kann natürlich uns Dinge offenbaren, die wir noch nie gelesen haben. Das kann er. Aber ich würde deine Frage mit Ja beantworten. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein gutes, fundiertes Bibelwissen haben. Und ich weiß, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Aber der Geist macht was lebendig? Das tote Wort, das wir gelesen haben. Weil das ist ja im Kontext. Wenn die Bibel sagt, der Geist macht lebendig, das ist ja im Kontext vom Wort. Und von dem her, ich bin überzeugt davon, dass es ganz wichtig ist, ein gutes, fundiertes Bibelwissen zu haben, damit der Geist dann die Dinge, die wir wissen, aber nicht wirklich erkannt haben, auch in uns lebendig machen kann. Super, danke. Gerne. Es war schön, wie immer, mit euch hier zu plaudern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und bis bald.